ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هدى مش بس من الإسلام، مش بوسة مش مثل بوسة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich habe euch die Wahl gestellt zwischen zwei Themen, weil manche Brüder mich gefragt haben, wir sollten diese zwei Themen auf jeden Fall machen und ins Internet stellen. Das eine war Obeid Jureyj al-Abid, diese Geschichte zu machen. Oder das Thema, was wir vor 8 oder 9 Wochen gemacht haben, was passiert von dem Moment an, wenn der Mensch stirbt, bis er vor Allah vorgeführt wird. Welches Thema soll man nehmen? Aber Alhamdulillah. Bevor ich anfange, möchte ich eine Muqaddimah machen. Alaikum salam. Wenn wir gleich inshallah über den Tod sprechen werden, werden wir feststellen, dass wie viele Menschen ein Problem haben mit der Vorstellung bestimmter Dinge. Und im Imam Ibn Taymiyyah, subhanallah, habe ich erfahren, dass er Folgendes gesagt hat. Man hat ihn gefragt, hat gesagt, لما يعصي العبد ربه وهو يعلم أنه سيجازى بذلك. Warum macht der Diener Allahs Maasi Sünden, obwohl er weiß, dass er dafür bestraft werden kann? Sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatahu wasa'a, sagt er, weil ihm die Vorstellung von den Dingen fehlt. Und das ist unser Problem im Leben allgemein. Wallahi, heute als ich zu Fajr gegangen bin, war ich sehr traurig. Ich bin zurück nach Hause gegangen und ich war sehr traurig. Warum? Weil heute diese Vorstellung uns auch trotzdem fehlt. Warum gehen die Muslime nicht in Fajr beten, in der Moschee? Und keiner soll mir sagen, ich bete zu Hause pünktlich. Wenig machen das. Wenig Leute machen das. Und Allah weiß das. Und in einer Gegend, in der unheimlich viele Muslime leben, in der Woche sage ich, okay, der arbeitet, der schafft das nicht. Aber am Wochenende, Samstag und Sonntag, kommt keiner. Es kommt keiner. Hätte ich heute nicht den und den und den abgeholt von zu Hause und noch einen Bruder angerufen, dass er kommt, wallahi, ich hätte mit dem Hajj Muhammad alleine gestanden. Wie vor ein paar Tagen, zu zwei, in Fajr. Aber warum wir das machen? Weil die Vorstellung uns fehlt. Und guck mal, er stellt seinen Wecker. Er steht morgens auf zur Arbeit, auch wenn er bis 3 und 4 Uhr aufgeblieben ist, also wach geblieben ist, klingelt der Wecker, steht auf. Warum? Weil sein Allah, wer ist? Sein Chef. Er gibt den Hukum. Du musst um 7 Uhr anfangen, also er steht auf und geht zur Arbeit. Aber in Bezug auf Allah, lass uns schlafen. Ist egal, mach den Wecker um 9, um 10. Warum? Weil die Vorstellung von der Größe uns fehlt. Wir fürchten Allah nicht, wie er uns befohlen hat. Wir fürchten Allah, bis uns passt. Und guck mal die Ayah. Fastaqim kama umirt. Subhanal Malik. Sei gerade auf dem geraden Weg, wie es dir befohlen ist. Nicht Allah subhanahu wa ta'ala hat dich gesagt, fastaqim kama yu'jibuk. Fastaqim kama yaliqu bik. La, la, la. Istaqim kama umirt. Sei auf dem geraden Weg, wie es dir befohlen wurde. Das ist genauso wie die Schwester, die gerade den Islam angenommen hat und ihr Mann, möge Allah subhanahu wa ta'ala beide segnen, sie muss jetzt den Istiqama machen, wie es Allah anbefohlen hat. Nicht wie es ihr passt oder ihrem Mann passt. Also, wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir das vorstellen. Wenn ich Allahu Akbar sage, muss ich vorstellen, wie mächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn der Wecker klingelt und ich muss im Fajr beten, muss ich vorstellen, dass Allah größer und mächtiger ist als mein Chef, als die Dunya, die ich so verehre. Und das ist wallahi traurig, wallahi traurig, dass der Mensch den Wecker hört. Hayya ala salah. As-salatu khayrun min an-nawm. Nur auf Salat al-Fajr hörst du das. Das Gebet ist besser als der Schlaf. Und er drückt den Wecker und er schläft weiter. Ein Mu'min, der Allah liebt und fürchtet, wird das niemals tun. Und wisst ihr, ich will euch nur eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, weil man sagt immer, die Erfahrungen helfen Menschen. Ich hatte Probleme mit Fajr aufstehen. Und der Wecker hat geklingelt, ja, noch 5 Minuten, noch 3 Minuten. Alhamdulillah, irgendwann bin ich aufgestanden, aber es war ein Kampf, bis du aufgestanden bist. Heute, subhanallah, ich komme manchmal nach Hause um 3 Uhr nachts. Ich lege mich hin, der Fajr ist heute 20 vor 5. Der Wecker klingelt, ich habe das Gefühl, jemand trägt mich und weckt mich. Jemand nimmt mich an der Hand und zieht mich vom Bett. Heute, als ich aufgestanden bin, obwohl ich gestern 1,5 Stunden geschlafen habe, habe ich gedacht, subhanallah, wer gibt dir diese Kraft aufzustehen? Ich habe gesagt, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dass er mir die Kraft gibt, als der Wecker geklingelt hat. Und obwohl so kuschelig und warm im Bett ist, und obwohl ich müde bin und 1,5 Stunden nur geschlafen habe, der Wecker hat geklingelt, Allah hat gerufen, du stehst auf. Und warum habe ich das so verstanden? Weil ich die ganze Zeit gesagt habe, guck mal, ich muss um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Ich bin jetzt um 3 ins Bett gegangen und zur Arbeit stehe ich auf. Also genauso kann ich auch für Allah aufstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mich nicht fragen, Yawm al-Qiyamah, bist du aufgestanden, um zur Arbeit zu kommen? Oder bist du aufgestanden, um den Fajr zu beten? Und manche beten den Fajr 11 Uhr, 12 Uhr. Was ist das für ein Gebet? Lass uns das definieren. Was ist das für ein Gebet? Dieses Fajr-Gebet um 11 Uhr 12, was ist das? Rasul Sallam hat seine Zeit bestimmt. Von dem Moment an, wenn Al-Adhan kommt, bis die Sonne hochkommt. Also wenn Al-Fajr Sadr kommt, ist vorbei. Was betest du für ein Gebet um 11 Uhr 12? Hast du eine neue Religion, die wir nicht kennen? Bete die Gebete zu festgeschriebenen Zeit. Und wir haben diesen Hadith schon tausendmal erwähnt und ich erwähne das noch einmal. Abdullah ibn Mas'ud, wie bei Bukhari, kam zum Propheten Muhammad s.a.w. und sagte, ja Rasulallah, was hat Allah am liebsten? Hat er gesagt, As-salatu ala waqtiha. Allahu Akbar. Das Gebet zu verrichten zu festgeschriebenen Zeit. Das hat Allah am liebsten. Und du heute, derjenige, der verheiratet ist und derjenige, der irgendwelche liebt, er guckt nur, was liebt sie am meisten und holt ihr das. Aber wir sagen, wir lieben Allah und diese Liebe hat keine Früchte, es hat keine Anzeichen. Und ich sage diese Worte, weil ich eure Herzen ansprechen möchte. Ich möchte, dass ihr euch bewegt. Ich möchte, dass ihr Allah dient, wie es oft befohlen worden ist. Ich möchte es sehen, dass die Moschee morgens in Fajr voll ist. Ich möchte sehen, dass die Leute jede Möglichkeit ausnutzen, in die Moschee zu gehen und zu beten. Arribat. Arribat. Das ist, was ich möchte. Und deshalb fange ich damit an. Viele von uns wissen, dass sie sterben werden. Wallahi, wenn du jemanden fragst, sogar wenn er der größte Kafir ist, sagst du, glaubst du, dass du stirbst? Er sagt, ich werde sterben. Aber warum, wenn du schon sowieso sicher bist, dass du sterben wirst, lebst du, als gäbe es eine Ewigkeit? Oder? Ist das nicht so? Leben nicht die Menschen so? Er lebt so, als gäbe es kein Morgen. Es gibt nichts morgen. Und er lebt so sein Leben. Warum? Weil die Vorstellung fehlt von dem Tod. Unser Nachbar ist gestorben. Der war 18. Ja, aber ich? Ich werde bestimmt mit 70, 75, 80, wenn es hochkommt. Ja? Subhanallah Malik. Subhanallah Malik. Diese Vorstellung brauchen wir heute. In diesem das. In dem Moment, als du gestorben bist. Als der Engel des Todes gekommen ist, um seine Arbeit zu erledigen. Und er wird keine Rücksicht auf dich nehmen. Keine Rücksicht. Und viele, in dem Moment, als er sieht, dass er stirbt, sagt er, Amirji'un, oh Allah, schick mich zurück. Ich hatte vor und vor und vor. Kalla. Keineswegs. Es ist vorbei. Es gibt keine Möglichkeit, um zurückzugehen, damit du das Schlechte, was du getan hast, in Gutes eintauschen kannst. Außer wenn dein Herz lebt. Außer wenn deine Luft in deinen Adern noch fließt. Rasul Sallam hat gesagt, den Hadith bei Muslim, und das werden wir auch lernen, kommt in diesem, hat er gesagt, man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayk. Wer eine Taube macht, bevor die Zeichen der Stunde kommen und die Sonne kommt vom Westen raus, Allah wird seine Taube annehmen. Wer nicht, ist vorbei. Wer Horror, wer die Benommenheit des Todes schon erlebt und er will Taube machen, ist es vorbei. Er hat gerade erkannt, dass er stirbt. Also sagt er, komm, nutze mal noch die Situation aus. Vorbei. Vorbei. Deshalb, das Erste, was wir uns vorstellen müssen, dieser Moment, wenn wir da liegen, wenn wir da liegen, und Sheikh Abu Hussein, Jazakallahu Khairan, wo wir die Todeswaschung gemacht haben, hatte gesagt, viele von uns sollen sich diesen Anblick mal anschauen. Der Mensch, es kann dein Vater sein, es kann dein Bruder sein, es kann deine Mutter sein, es kann ein Bruder von dir sein. Er liegt gerade da, er war gerade vielleicht mit dir unterwegs, du hast gestern vielleicht mit ihm was gegessen. Er liegt gerade da auf dem Holz. Er kann nicht mal seine Aura bedecken. Guck mal, wir heute, wenn wir auf Toilette gehen wollen, du schließt die Tür auf, zu und du achtest darauf, dass keiner von dir etwas mitkriegt. Eine Lerner von Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, du liegst jetzt auf dem Holz. Tod. Du kannst nichts tun. Nichts von abwenden. Und dann wirst du gewaschen. In Leichentuch. Gewickelt. Subhanallah. Du kannst auch nicht Istirahat machen. Macht mit mir so, schickt mich so. Nein, ist vorbei. Diese Menschen entscheiden jetzt über dich. Wohin und was und wie. Und guck mal, dieser Mensch, der gerade gestorben ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der über Leben und Tod ist bestimmt. أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was meinst du, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen? Jalla, genieß! Und dann kommt der Moment an, wo sie sterben. Was hat ihnen das ausgenutzt, was die genossen haben? Und in Surah Al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Als sie vergessen haben, woran sie denken sollten, haben wir ihnen die Türen zu allem geöffnet. Viele denken, das ist ein Segen, Allah liebt mich, weil Geld und Kraft und Gesundheit und der Mu'min, mein Nachbar, der hat nur Katastrophen. Ha? Er denkt, es ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Namaste Daj. Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich, damit er, wenn er dich hat, lässt er dich nicht mehr los. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْدَ Subhanallah. Bis sie genossen haben, was wir ihnen gegeben haben, haben wir sie genommen. Haben wir sie genommen. Deshalb, stell dir das vor, dass du irgendwann auf diesem Holz liegen wirst und irgendjemand kommt und wischt dich und dann wirst du getragen auf die Schulter. Wohin? In einem Loch. Und du warst der Vater und du warst derjenige, der großzügig war und du hast gebaut und hast gemacht. Nein, die werden dich in einem Loch in der Erde begraben. Keiner wird sagen, wir bauen ihnen ein Zimmer in unserer Wohnung. Nein, nein, du irgendwo weit weg. Und sie weinen um dich. Ja, sie werden weinen um dich. Das Letzte, was du hörst von dieser Dunja, sind die Schritte der Menschen, die dich begraben haben. Das ist das Letzte von dieser Dunja. وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Dann gibt es eine Wand zwischen dir und dieser Dunja. Vorbei. Und Rasul Sallam hat gesagt, in dem Moment, wenn der Mensch begraben wird, bleibt 15 Minuten. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala für ihn um Standhaftigkeit. Er wird gerade gefragt. Stell dir mal vor, du bist alleine in deinem Grab. Niemand kann dir helfen. Du kannst nicht rufen, Baba, Mama, Großmutter, niemand kann dir helfen. Du liegst da und du wirst gefragt, wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und viele Leute sind sehr überheblich. Sie sagen, ist das ein Problem zu sagen, Allah ist mein Gott? Ist das ein Problem zu sagen, der Islam ist meine Religion? Ist das ein Problem zu sagen, Mohammed ist mein Prophet? Ist das ein Problem? Es gibt Leute, die werden das gar nicht aussprechen können. Gar nicht. Gar nicht. Und dann wirst du da begraben. Wenn das gute Taten sind, kommt eine Stimme zu dir und sagt, wir sind deine guten Taten. Wir werden mit dir bleiben bis Yom al-Qiyamah. Ein guter Duft verbreitet sich in deinem Grab. Ein Lächeln zeichnet sich auf deinem Gesicht. Oder umgekehrt. kommen die Taten und sagen, wir sind deine schlechten Taten. Bis sie um Al-Qiyama werden mit dir bleiben, bis du rauskommst aus deinem Grab. Und dann, dein Gesicht wird finster. Ein schlechter Geruch wird, verbreitet sich in dem Grab. Hier sitzen, eine Frage. Wie viele von euch haben einmal erlebt, wie ein Mensch begraben wird? Wie viele? Ein, zwei. Wer überhaupt war? Aber das ist unser Problem, dass wenn jemand stirbt, direkt und weg. Warum? Weil die irgendein Hadith nennen, den es gar nicht gibt. Ikram und Mayyiti dafür. Um den Toten zu ehren, solltest du ihn so schnell wie möglich... Nein. Warum sagen wir nicht die Jugendlichen? Wallahi, Sheikh Muhammad Hassan Yaqub, Jazallah, wenn Leute sterben, er ruft so viele junge Leute, so Leute wie ihr, er ruft die zusammen und zeigt ihnen, wo sie am Ende landen werden. Wenn du das siehst, verändert sich dein Leben. Du siehst, was das bedeutet, zu sterben. Und dann, in dem Moment, wirst du gefragt, wer dein Gott ist. Derjenige, der gottesfürchtig war, er antwortet, kein Problem, Allah ist mein Gott. Warum? Weil er auf dieser Dunya, egal was gekommen ist, sein Chef, seine Arbeit, seine Frau, sein Kind, er wusste, Allah ist mein Gott. Danach hat er gelebt. Ein anderer, der wackelig auf den Beinen ist, die Engel fragen ihn noch einmal, mit lauter Stimme, wer ist dein Gott? Hä? Wieso fragen sie noch einmal? Kann es sein, dass ich gerade falsch geantwortet habe? Subhanallah. Guck mal, alleine diese Zweifel zeigen, dass dieser Mensch auf dieser Erde zweifelhaft war. Sie schreien ihn an und er weiß schon gar nicht mehr. Aber ein Mu'min, der nach La ilaha illallah gelebt hat, du kannst ihn sogar zerschneiden und er wird dir sagen, Allah ist mein Gott. Er weiß das. So habe ich das gelernt, so habe ich danach gelebt und als ich gestorben habe, wusste ich, dass ich zurück zu Allah kehre. Und dann, in dieser Zeit im Grab, Rasulullah s.a.w. berichtet darüber, entweder kann dein Grab eine Stätte von Gutem sein oder eine Stätte von Feuer. Wallahi azim, Gelehrte, von denen ich denke, dass sie niemals lügen werden, haben erzählt, wir haben einen jungen Mann begraben. Als wir da auf dem Boden gestanden haben, der Boden hat gekocht. Der Boden, als wir darauf gestanden haben, hat gekocht. Hat gekocht der Boden. Subhanallah. Ein anderer hat erzählt, ein Gelehrter, der selber jemanden begraben hat, und da hat er danach geschworen, er will niemanden hier begraben, hat er gesagt, als wir den jungen Mann in seinem Grab reingetan haben, haben wir gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Wir haben gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Und das sind Gelehrte, die wirklich nicht lügen. Sie sagen die Wahrheit. Und es gibt ein Video von Nabil al-Awadi, haben die erzählt, ein Video, damit du es siehst. Die haben einen jungen Mann, gerade mal vielleicht 25 Jahre alt, haben den dann im Grab gelegt. Und da war irgendwie ein Fehler, dann haben sie den wieder rausgeholt. Sein Gesicht, Wallahi, wenn du das Bild siehst, du wirst nicht mehr schlafen. Es waren gerade ein paar Minuten, die haben den gerade gewaschen. Alles war in Ordnung. Sie haben den da gelegt, ein paar Minuten später haben sie den rausgeholt, sein Gesicht war zerquetscht. Subhanallah. Also, dein Grab kann eine Stätte, wo du Gutes erlebst, oder es kann was Schlimmes sein. Es kann was Schlimmes dich treffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann, Yawm al-Qiyamah fängt eigentlich damit, mit Tatayyur al-Suhuf. Die Bücher und so, die fangen an zu fliegen durch die Gegend. Und jeder kriegt sein Heft in seiner Hand. Entweder ist das in seiner Hand oder entweder mit der rechten oder mit der linken, wie der Koran berichtet. Und viele werden versuchen, vielleicht die Hand zu verstecken und die rechte zu strecken. Und er wird sie finden in seiner linken. Er wird sie finden in seiner linken. Weil du kannst mich vielleicht täuschen, vielleicht kannst du, aber du kannst Allah nicht täuschen. Du kannst Allah nicht sprechen. Subhanallah. Und dann kommen die Leute aus ihren Gräbern. Da wollen wir anfangen. Und achte darauf, in dieser Zeit kommen Kinder raus. Babys. Vielleicht einer, der ist gerade mal 3 Monate gewesen, als er auf dieser Erde gekommen ist. Und dann ist er gestorben. 3 Monate. 3 Monate. Dieser kriegt graue Haare von dem, was er sieht. Er hat weder Zähne gehabt, um zu beißen. Noch Kraft in den Händen gehabt, um irgendwas zu bewegen, noch Kraft in den Beinen gehabt, um irgendwo hinzugehen. Er sieht, was er sieht, er kriegt graue Haare von dem, was er sieht. La ilaha illallah. Und was denkst du bei uns, du und ich, mit den schweren Sünden, die wir tragen? Wie wird es uns gehen, Yawm al-Qiyamah? Wie wird es uns gehen, Yawm al-Qiyamah, wenn wir Allah nicht fürchten, als wenn wir ihn sehen? Wie wird es uns gehen, Yawm al-Qiyamah? Und dann sagt Aisha radiallahu anha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet, man nukisha al-hisaba yawm al-qiyamati udhib. Wer eine Diskussion zwischen ihm und Allah stattfinden wird, er wird bestraft werden. Hat Aisha gesagt, hat Allah nicht gesagt, wa man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hat Allah nicht versprochen, wer sein Buch in seiner Hand erhält, wird eine leichte Diskussion haben, also eine leichte Sache haben? Sagt, nein, das ist nur das vorgeführt werden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und stell dir vor, wie du, wenn du da vor Allah stehst und er wird dich fragen nach jeder Sache, die du gemacht hast. Wallahi la ilaha illallah. Wenn jetzt jemand reinkommen würde, der uns gut kennt und er kennt unsere schlechten Taten und Sachen vielleicht, die er mit mir gemacht hat oder so, und dann wird er hier vor euch das lesen. Weißt du noch, wo wir den Raubüberfall gemacht haben? Weißt du, wo wir in die Disco... Wallahi, er wird vielleicht ihn an der Kehle gehen und sagen, halt deinen Mund. Was machst du hier vor den Leuten? Willst du mich? Aber stell dir mal vor, Yawm al-Qiyamah, die ganze Menschheit steht und wartet. Und du wirst gerufen mit deinem Namen. Mit deinem Namen. Der Mu'min kann sich freuen. Und inshallah gehören wir zu diesen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, du hast dies und jenes getan. Sagt er, ja Allah, ich weiß. Du hast an dem Tag das und das getan. Ja, ja, Allah, ich weiß. Ich habe das getan. Er weiß, dass er es getan hat. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Was für ein Hadith. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe es dir in der Dunya nicht vorgehalten. Ich habe dich nicht danach belangt. Und heute vergebe ich es dir. Subhanallah. Verstehst du, was ich sage? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich weiß, dass du Fehler gemacht hast. Ich weiß, dass du Sünden begangen hast. Ich habe dich dafür in der Dunya nicht belangt. Denn du hast stets Taube gemacht. Du hast stets darauf geachtet, Taube zu machen. Heute vergebe ich sie dir. Heute vergebe ich sie dir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Leute sind. Wir haben Sünden, ja. Aber vielleicht kann uns Allah subhanahu wa ta'ala sagen, heute vergebe ich sie dir. Der Rasul sallam berichtet, Keiner wird durchkommen, bis er nach vier Sachen gefragt wird. Und diese Sachen nach deinem Leben. Wie hast du dein Leben verbracht? Was hast du in deinem Leben gemacht? 70, 80 Jahre. Du wirst nicht durchkommen, bis du danach gefragt wirst. Die zweite Frage, was hast du in deiner Jugend gemacht? Hier, wir sprechen die Jugendlichen heute an. Die viel, ach, ich bin 16, 17, lass mich doch ein bisschen dancen und rocken und Schlittschuh laufen und Moonwalk machen. Lass mich! Es gibt noch Zeit. Mein Vater ist erst mit 60 Moslem geworden, hat angefangen zu beten. Und meine Tante kurz vor ihrem Tod. Aber lass mich! Nein, guck mal, was die Frage ist. Nach deinem Leben, wie hast du dich gelebt? Und nach deiner Jugend, extra. Warum? Weil in der Jugend neigt der Mensch am meisten Sünden zu machen. Die Grenzen Allahs zu brechen. Heute siehst du Leute mit Bart, er geht beten und seine Freundin steht an der Ecke. Habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Hast du nicht Angst? Hast du nicht Angst? Allah sieht dich, Subhanal Malik. Du betest und gehst raus, na Süße, wie geht's dir? War ich zu lange? Tut mir leid, der Imam hat zu lange gemacht. Vielleicht wird er so reden. Wir denken, dass diese Sachen sehr weit sind. Aber das sind Tatsachen. Das ist das, was wir reden und sagen. Und es gibt andere Leute, wenn du vielleicht an der Moschee vorbeigehst, ich sage Alhamdulillah, dass dieser Bruder in die Moschee reingekommen ist. Aber stell dir mal vor, er ist mit seiner Freundin unterwegs und dann sagt er zu ihr, guck mal, Duhar, ich will beten. Sag du mit deinem Gebet, mein Gott, ihr Muslime, ihr nimmt alles. Und dann denkt ihr, Allah, die hat recht. Ich meine, ich kann auch zu Hause beten. Und dann das Dritte, wonach du gefragt wirst, dein Geld. Aber guck mal diese zwei Fragen. Woher hast du das? Hast du gearbeitet? War das reines Geld? Halal? Und für was hast du es ausgegeben? Hast du es ausgegeben für Disco? Getränke und damit du deine Freunde zeigst, wie großzügig du bist? Oder hast du vielleicht eine Moschee gebaut? Oder hast du vielleicht Hajj damit gemacht? Hast du Umrah gemacht? Hast du ein Yatim unterstützt? Hast du vielleicht einen Armen unterstützt? Du wirst gefragt danach, wo kommt das Geld her? Wo hast du es ausgegeben? Umar ibn al-Khattab, als wir rausgekommen sind, mehrere, guck mal, hatten Hunger, nichts zu essen. Dann kam ein Sahabi und hatte ihm so eine Schüssel mit Datteln gegeben, damit die essen. Das ist ein sehr schöner Hadith, irgendwann vielleicht erwähnen wir den ganzen. Umar ibn al-Khattab nimmt eine Dattel, will die gerade essen, sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ihr werdet sie auf der Qiyamah danach gefragt, nach den Gaben. Sagte er, Rasulallah, wir werden sogar danach gefragt. Eine Dattel sagte sogar das. Alles, was in deinen Bauch reingekommen ist und es war nicht halal, wirst du auf der Qiyamah dafür gerade stehen. Und die vierte, dein Wissen. Ja? Allah, du hast jetzt Wissen. Es gibt Gender und es gibt Nahrung, es gibt das alles. Was hast du damit gemacht? Hast du das umgesetzt? Oder hast du nur angefangen? Wallahi subhanallah, ich habe einen Mann getroffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und ihm recht sein. Mit der Frau, kennst du das wie so ein Elektroschocker? So? Wo die Frau sich bewegt, was machst du? Was tust du? Und du? Kein Gebet. Die Zigarettenkettenraucher, die wird gar nicht, er braucht keine Streichhölzer oder braucht er nicht. Warum? Er zündet sie morgen an und bis abends kann er mit der Zigarette weiter anzünden. Aber wenn du dir so einen Mann anguckst, dann denkst du, subhanallah, du sprichst die ganzen Leute an und machst du fertig und du nicht? Du nicht? Also, das Wissen, was hast du damit gemacht? Und merkt euch diesen Hadith, keiner kommt durch, bis er nach vier Sachen gefragt hat. Und dieser Hadith ist überliefert von der Tirmidhi. Gerhard, woher hast du dein Geld her und was hast du ausgegeben? Zusammen? Das ist eine Frage. Ja, ist eine Frage. Ja. Wo kommt das Geld her? Wo hast du es ausgegeben? Jetzt haben wir ein Hadith über den Hakim für Mustadrak. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, nutzt fünf Dinge, bevor andere fünf eintreten. Fünf Dinge solltest du im Leben ausnutzen, bevor andere eintreten. Du solltest deine Jugend ausnutzen, bevor du alt wirst. Und du solltest deine Gesundheit ausnutzen, bevor du was? Bevor du krank wirst. Weil du, wenn du krank bist, sitzt du da, du kannst es nicht. Wallahi al-Azim, es gibt Leute, Allah liebt sie. Wallahi, Allah liebt sie. Ich habe in Palästin einen Mann getroffen, Subhan al-Malik. Und dieser Mann, Allah hat ihn recht geleitet. In einer Zeit, guck dir den mal an heute, er kann nicht mal richtig laufen. Und er kann nicht beten, außer im Sitzen. Er zittert die ganze Zeit. Hat gemacht, was er gemacht hat. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ihm und uns vergeben. Und kurz vor dieser Krankheit, hat Allah ihn gerecht geleitet. Und er hat vielen Leuten wirklich Übels angetan. Guck dir den heute. Er ist mit seiner Frau, guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Türen für einen Menschen aufmacht. Seine Frau ist mit ihm zum Hajj gegangen. Er konnte sogar sein Urin nicht halten. Er ist krank, zappi. Er hat keine Kontrolle. Seine Frau ist zu ihm in seinem Zimmer gegangen, sagte zu den Männern, geht raus. Wechselt für ihren Mann, betreut ihren Mann, subhanallah, und er geht und macht den Hajj. Guck mal, und der Mann ist alt, Allahu a'lam, wie lange er leben wird. Aber guck mal, er hat nicht seine Gesundheit vor seiner Krankheit ausgenutzt. Weil wenn er gesund gewesen wäre, dann hätte er und hätte und hätte getan. Und viele von uns heute ist gesund. Er hat das Geld. Wie viel kostet heute eine Umrah? 1.000 Euro? 1.000 Euro. Ja? Wallahi, ich gehe zu meinem Vater, guck mal, mir fehlen 100 Euro. Meine Schwester, habe ich das Geld, ich gehe zu Umrah. Aber wir denken an sowas nicht. Wir denken nicht. Nee. Warte, ich habe mein Auto, aber ich will eine richtige, die haben doch gerade was herausgebracht, ein DVD, ich weiß nicht, da kann man mit 10 Boxen links und rechts und eine auf dem Dach. Lass mich, was kostet die? 3.000 Euro. Aber Umrah ist krass, oder? Umar ist billiger, ist günstiger, subhanallah. Und er hat so ein Berg von Hasanat. الله سبحانه وتعالى قلت لي زاجن بس حصته في الـ في الاوتو علق الكوب كلاريون ولا بايونير ولا نعم سبحان الله aber das ist es الرسول صلى الله عليه وسلم sagt nutz das aus hast du das geld gib das aus gib das aus für gutes und dann benutze deine freizeit vor deine beschäftigung deine freizeit والله العظيم ich weiß heute wir haben leute um uns herum die sind rentner Wir sind Rentner. Das heißt, der kann Bäume verbiegen, ja, den ganzen Tag. Er hat so viel Zeit. Aber er nutzt diese Zeit nicht aus, um Allah zu dienen. Er nutzt die nicht aus. Und vielleicht irgendwann wird er so beschäftigt werden, dass er gar keine Zeit hat, Allah zu dienen. Also Rasulullah s.a.w. sagt, nutze deine Freizeit vor deiner Beschäftigung und dein Leben vor deinem Tod. Eine einzige Chance, dieses Leben, was du hast. Nutze dein Leben vor deinem Tod. Subhanallah. Ich habe 5 genannt. Also, deine Jugend vor dem Alter, deine Gesundheit vor der Krankheit, dein Reichtum vor dem Armut, also das habe ich nicht gesagt. Dein Reichtum vor der Armut, drittes, deine Freizeit vor der Beschäftigung und dein Leben vor dem Tod. Dein Leben vor dem Tod. Und der andere Hadith haben wir gesagt, keiner wird durchkommen, erst wenn er nach 4 Dingen gefragt wird. Dieser Hadith ist überliefert von Tirmidhi. Und 4, nochmal wiederholen. Die 4, das erste, nach deinem Leben. Wie hast du es gelebt? Nach deiner Jugend, wie hast du sie verbracht? Nach deinem Geld, woher hast du das? Für was hast du es ausgegeben? Und das vierte? Das ist sehr gut. Die 4, das ist von Tim. Die 5, nutze 5, das ist von Hakim. Wer kennt den Hakim? Hakim, wer kennt den Hakim? Wir kennen nur den Bukhari und Muslim, ne? Alhamdulillah. Der Hakim hat eine Hadith-Sammlung herausgebracht. So, das heißt, seine Sammlung heißt Al-Hakim Al-Mustadraku al-Sahihain. Das heißt, er hat Hadithe gesammelt, die im Imam Muslim und im Imam al-Bukhari gelassen haben. Er hat gesagt, ja, Muslim und Bukhari haben eine Grundlage für die Hadithe. Ich werde nach dieser Grundlage die Hadithe einsammeln und nehmen. Also Al-Hakim heißt Al-Hakim und er hat eine Sammlung, die heißt was? Wie heißt die Sammlung? Ich habe die auch gerade gesagt. Al-Mustadrak. Wie heißt die? Al-Sahihain. Al-Mustadrak al-Sahihain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berichtet wie bei Bukhari, die Menschen haben 2 Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, indem sie sich trügen, also betrügen. Einmal die Freizeit und einmal, wenn sie gesund sind, die Gesundheit. Das heißt, wenn er gesund ist, achtet auf nichts. Er macht alles, er tut alles und er vergisst das. Außer wenn er krank wird, wenn er einen Unfall hat, wenn irgendwas, fängt er an, über sein Leben nach dem Tod zu denken oder irgendwas. Also Rasul sallallahu sagt, Ni'matani maghbunun fiha kathirun min al-nas. Al-Fara wa al-Sihra. 2 Sachen. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns im Koran, wie dieses vorgeführt werden vor Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah aussieht. Hör dir diese Ayat an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sure 17, sie werden in Reihen Allah vorgeführt, der ihnen sagen wird, nun seid ihr zu uns zurückgekommen, wie wir euch zum ersten Mal erschufen. Kama khalaqnakum awwal marra. Jetzt seid ihr zurückgekommen in Reihen. Yani, du kannst in Reihen. Und guck mal, vorgeführt. Das heißt, es werden Leute sein, Engel sein, die dich dahin drücken, ziehen, drängen, um vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt zu werden. Inshallah, Schwestern, ein bisschen leise. Oder habt ihr auch einen eigenen Vortrag da oben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Menschen, ihr habt behauptet, dass wir euch zum festgesetzten Zeitpunkt nicht auferwecken und zusammenführen werden. Viele behaupten, unsere lieben Schwestern, ihr habt behauptet, dass wir euch zum festgesetzten Zeitpunkt nicht auferwecken und zusammenführen werden. Und das Buch, jetzt kommt es, wurde gebracht. Jedem wird seinem Buch in die Hand gegeben. وَوُضَعَ الْكِتَابِ. Jetzt kommt es. وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقُونَ مِمَّا فِيهِ. Du wirst die Übeltäter in Sorge sehen für das, was da drin steht. Ich stelle mir das vor, jemand hat eine Übeltat getan und er wurde gefilmt. Und er wird von der Polizei genommen und er sitzt jetzt da. Und man redet mit ihm. Du hast getan. Nein, ich habe nicht getan, ich war doch erst gar nicht da. Ach so, du warst gar nicht da? Eine Minute. Schaltet bitte das Video an. Wie sieht das aus? Aber guck mal, subhanallah. Wahuda al-Kitab, sein Buch wird ihm ausgehändigt und er ist auf einmal in Sorge für das, was da drin steht. Aber guck mal, was er sagt. Die sagen, Mali hadha al-Kitab, was ist mit diesem Buch? Hat er nicht mal, guck mal, er hat die großen und die kleinen Sachen eingespeichert. Die kleinen, als ich in die Stadt gegangen bin und da war jemand und ich habe ihm einen Tritt gegeben, steht auch da drin. Subhanallah, ich habe gedacht, ich bin ein Moslem, es kracht, ich konnte das machen. Ha? Als ich mit meinem Autoschlüssel gegangen bin, jemand hat meine Frau böse angeguckt mit dem Kopf hoch, ein bisschen Kratzer an seinem Auto. Steht auch da drin. Kleine Nachricht. Als ich meine Mutter letztens gesagt habe, Mutter, du verstehst nichts, du kapierst nichts, steht auch da drin. Alles steht da drin. وَوُضِعَ الْكِتَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und du wirst die Übeltäter vor dem, was darin erfasst ist, erschrocken sehen. Sie werden sagen, wehe uns. Wie kann dieses Buch alle Kleinen wie die Großen Sünden aufführen? Warum? Deshalb, im Hadith werden wir auch lernen, sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, du solltest vom Guten nichts verachten. Genauso auf der anderen Seite, du solltest von den kleinen Sünden, die du machst, nichts verachten. Nichts verachten. Vielleicht diese Sünde, die du machst, indem du Leuten Unrecht getan hast, vielleicht kann die Yawmul Qiyamah das Paradies kosten. Und dieser Hadith ist so berühmt. Subhanallah. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kennt ihr alle? Ich wiederhole das noch einmal. Tut mir leid. Sagt er, atadruna man al-muflis? Kennt ihr denjenigen, der pleite gegangen ist? Sagen Sie, derjenige, der pleite gegangen ist, in unserem Verständnis, er hat kein Geld, er hat alles verloren. Sagt er, nein, nein, nein. Ein Muflis ist ein Mann, kommt hier um die Qiyamah. Ein Hadith von Abi Huraira, überliefert von Abi Huraira, Sahih Muslim. Sagt er, dieser Mann kommt hier um die Qiyamah, er hat Berge von guten Taten. Freudig, oder? Kann man sich darüber freuen. Berge von guten Taten, Salah, Zakah, Hajj, Siyam, alles hat er mitgemacht. Aber was ist sein Problem? Was ist sein Problem? Er hat dem angespuckt und dem Ungerecht getan und den vielleicht in seine Ehre verletzt und so. Guck mal, was der Rasul sallam sagt. Es wird von seinen guten Taten genommen und ihnen gegeben. Ja, aber wie viel bist du? Ich will den halben Berg. Ich will den ganzen Berg. Ich werde mich hier nicht bewegen, bis ich diesen Berg bekomme. Er bekommt es. Bis von seinen guten Taten nichts geblieben ist, sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, es wird von ihnen schlechten Taten genommen und ihm auf seinem Konto gegeben. Dann guckt mal, er hat keine Hasanat, wird gezogen in die Welt. Das ist das Wichtigste, dass wir dieses Buch, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen, dass es möglichst rein ist. Dass es möglichst rein ist. Hast du Schahna mit einem Bruder, hast du ihm Unrecht getan, geh dahin, bitte um Vergebung, bitte um Verzeihung. Vergebung gibt nur Allah. Aber bitte um Verzeihung. Bitte Allah für ihn. Allah segne ihn. Allah segne seine Familie. Oh Allah, mach, dass er die Arbeit, die er sich wünscht, bekommt. damit du Yom Kiyama frei kommst, damit du dich bewegen kannst. Du stehst da vor Sirat, vor Sirat, du bist reinkommen und dann konnten alle Leute, denen du Unrecht getan hast, stehen da. Erinnerst du dich an mich? Was du mir mein Auge fast rausgeholt hast? Wo du mir eine, ich habe dich nur was gefragt oder ich habe dich geschubst da beim Einkaufen. Wallahi, ich habe in Palästin erlebt, ein Mann, zwei junge Leute, einer geht einkaufen, der eine schubst den anderen. Abends haben aufeinander geschossen. Der hat ein Maschinengewehr geholt und hat auch auf den anderen geschossen, nur weil er ihn geschubst hat. Und er sagt, Entschuldigung, tut mir leid, hast du keine Augen? Und dann haben sie ein Problem daraus. Abends kann man das Problem nicht anders lösen, außer ihn zu töten. Aber guck mal, was für ein Thiqal, was für ein Gewicht, das ist ja um die Qiyama, wenn du kommst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sollten wir versuchen, das Buch so rein wie möglich zu halten. Deine Eltern gegenüber, deine Geschwister gegenüber, deine Frau gegenüber, deine Nachbarn gegenüber, deine Angehörigen gegenüber. Versuch das im Reinen zu halten. Und ich habe, vielleicht hat jemand vielleicht diese Probleme auch. Es gibt Familien unter uns, muslimische Familien. Der Bruder hat sich mit dem Bruder gestritten. Was wird daraus gemacht? Die ganze Familie soll nicht mit dem reden. Aber Baba, du hast dich mit dem gestritten. Ich habe doch mit euch nichts zu tun. Ich will meinen Papa oder meinen Großvater oder so. Ich will ihn begrüßen. Ich will ihm die Ehre erweisen. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir gesagt, stehst du? Aber viele Familien nutzen das aus. Wenn du dahin gehst, bist du nicht mehr meine Tochter. Wenn du mit ihm redest, bist du. Und so machen wir das. Und die wissen nicht, was es hier um den Qiyama bedeutet. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala. Und guck mal, wie er diese Aya beendet. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah tut niemand Unrecht. Steht das nicht in Surah Al-Kahf? Das war ja, Surah Al-Kahf habe ich gesagt. Ist das nicht Surah 17? 18. 17 ist zum Isra. Entschuldigung. Gut. So, verstehe, wissen, Alhamdulillah. So. Und dann kommt der Moment an, da wird Jahannam gebracht. La ilaha illallah, Jahannam. Weißt du, was Jahannam ist? Jahannam wurde erschaffen, damit die Übeltäter da drin ihre Strafe bekommen. Wie sieht diese Jahannam aus? Seile sind befestigt. Mit 70.000 Seilen. Wie groß ist? An jedem Seil 70.000 Engel, die festhalten. Sie wird gebracht, damit die Khalaiq, die Geschöpfe sehen, was die verleugnet haben. Damit die live erleben, was die... Ah, Jahannam, was erzählt ihr? Jahannam, die Muslime, die Jahannam und Paradies und nach dem Tod gibt es. Wallahi, ich habe mit einem Mann gesessen in Palästin. Wir haben eine Sitzung gemacht, da kamen ein paar Schiuch, haben wir ein bisschen mit denen gesprochen. Kommt ein Mann zu mir so an der Seite. Meinte zu mir, das alles, was ihr erzählt, ist Schwachsinn. Jahannam und so. Meinte zu mir, wenn ich sterbe, Safi ist vorbei. Gesagt, Jazakallahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir die Augen aufmachen, bevor du vor ihm stehst. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Wenn du die fragst, warum macht ihr euch lustig darüber, sagt ich meine, mein Gott, müsst ihr, kennst du dich, Leute, die sagen, warum nimmt ihr alles so eng? Darf man nicht, gibt es einen Beweis im Koran, dass man nicht über Koran lustig machen kann? Allah subhanahu wa ta'ala wird doch niemals böse sein, wenn man einen Witz über ihn reißt, oder? Wallah, die gibt es, Leute. Aber guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wenn du die fragst, warum ihr euch lustig macht darüber, sagen die, wir haben doch noch ein bisschen Spaß gemacht. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, über Allah und seine Zeichen und seine Propheten macht ihr euch lustig? Ihr braucht euch nicht mehr zu entschuldigen. Wie schwer ist das da? Dass du vielleicht jemandem was angetan hast und dann kommst du um Qiyam und du willst sagen, es tut mir leid, Bruder, und er nimmt das nicht von dir an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la ta'tadiru, ihr braucht euch nichts mehr entschuldigen. Eine Entschuldigung werden wir von euch nicht akzeptieren. Wichtig. Und subhanallah, heute die arabischen Filme, yani, alhamdulillah, wir sind so weit weg davon. Aber jetzt war ich in Ägypten und habe ein bisschen gesehen und Palästin, immer so eine Szene da, wo irgendjemand besucht, läuft den ganzen Tag der Fernseher. Wallahi, es gibt Filme heute, ihr ganzes Thema geht es nur, sich lustig zu machen über die Zeichen Allahs, über den Koran, über jemanden, der betet, über Niqab, guck mal, Yawm al-Qiyamah kommst du, alles steht da drin und da steht noch irgendwas, was du gemacht hast gegen die Religion. Subhanallah. Dann wird Jahannam gebracht. Jahannam, wenn die Leute sieht, fängt sie an, zornig sich zu bewegen. Kennst du das, wenn das Wasser anfängt zu kochen und es brodelt da drin? Ha? Wasserkocher hat jeder bei uns zu Hause. Hört ihr das? Das Wasser steht und auf einmal fängt das Wasser an zu kochen und dann hörst du ein Brodeln da drin und dann geht die Schranke aus. So brodelt Jahannam Yawm al-Qiyam. Die Leute sehen das. Und guck mal, was passiert. Allah subhanahu wa ta'ala fragt Jahannam, nachdem so viele Menschen schon reingeworfen worden sind, هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ سورة قاف. في فعل جهنم قال بست تفرين؟ بست زاد؟ كنت من زاد؟ وتقول هل من مزيد؟ وانت زاد؟ وين زاد؟ ich bin so hungrig. Ich bin so zornig, weil Allah zornig ist. Holt mir alle Übeltäter und Lügner und Heuchler. Holt ihn. Ich werde sich von erzählen. Eine Frage werden wir hier setzen. Was ist der Unterschied zwischen Allah, also Ilah, und Rabb? Wir haben öfters darüber gesprochen. Und wenn wir gleich eine Ayah nehmen, dann wirst du den Unterschied merken zwischen Allah, Ilahukum, Ilahu Wahid, oder Rabb. Und achtet, ich gebe euch einen Tipp. Wie liest du? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil? Ha? Hat er gesagt. Alam tara? Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit أصحاب الفيل ففارنها إن ربك لبن مرصاد ولا زغتر بس بدون تقص بس أنتشين وندس الزعب اشتش بس سو أنتشين سبيشن الله كإله أنت رب ورغم أنت هي رب ورغم هاتي ايش كذا ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل هاتا زعب كرنا أبا هي عادة سألة بدون تقص بس بدون تقص وندس كم بهي لتسو غير أخت فزوك aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, Jahannam kommt hier, bringt mir die Übeltäter, ich werde sie schon erziehen, ich werde ihnen schon zeigen, ha? Wer ihre Mutter ist, sie werden mich schon so lieben wie ihre Mutter. Ha? Aber was ist der Unterschied zwischen Rabb und zwischen Allah? Warum hat Allah nicht gesagt, Alam tara kayfa fa'ala Allahu, ha? Weil Fakhar, das ist stolz von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, hast du nicht gesehen, wie dein Herr gemacht? Aber er hat gesagt, Rabb. Was bedeutet das? Schöpfer. Aber was bedeutet hier Rabb? Das Wort Rabb. Wir haben das gemacht, euer Gedächtnis ist sehr schwach. Hier Rabb, bima'na, also in einem Verständnis von Erzieher. Mit der Terbie. Rabb, das heißt, Allah wird sich schon erziehen. Und er sagt hier, hast du nicht gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Ashabi viel erzogen hat? Was heißt erzogen? Nicht in dem Sinne Erziehung? Nein, wie er sie bestraft hat. Wie er ihnen die Grenzen gezeigt hat. Deshalb auch, hier spricht Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Um zu zeigen, wie mächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dass diese Übeltäter, die auf dieser Dunya Übeltäter waren, guck mal, wie klein sie sind, Yawm al-Qiyamah. Wie klein sie sind, Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Und viele Leute haben keine Vorstellung vom Höllenfeuer. Subhanallah. Hast du jemals ein Feuer gesehen? Ein Waldbrand? Bei Portugal, mehrere Jahre, haben wir gesehen, immer im Sommer. Ganze, alles. Die haben tagelang versucht, den zu löschen. Haben sie nicht geschafft. Wisst ihr, dass dieses Feuer, was wir auf der Erde haben, ist nur ein einziges Teil von 70 Teilen, was Yawm al-Qiyamah ist? Wisst ihr das? Rasul sallam hat gesagt, Inna narakum hadihi allati tuqidun juz'an min 70 juz'an min nari jahannam. Ein Teil von nari jahannam. Guck mal, die Sahaba, und die waren gottesfürchtig, die fürchteten Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie gesagt, Ya Rasulullah, والله إن كانت لكافية Weil Allah, du Gesandter Allahs. Doch dieses Feuer auf der Erde wäre doch genug, oder? Hast du jemanden gesehen, der verbrannt worden ist? Hast du? Es war mal im Fernsehen dieser Libanese, Allah yahdih, la ilaha illallah, was er für eine Last auf sich genommen hat. Seine Tochter wollte jemanden heiraten. Die Geschichte war in den Zeitungen und so. Und natürlich auch wieder, dass das Bild des Islams wieder verzerrt hat. Seine Tochter wollte jemanden heiraten, der nicht Libanese ist. Der kam, glaube ich, auf Afghanistan. Und war alhamdulillah war ein Muslim. Auf gar keinen Fall. Die Frau, das Mädchen wollte. Eines Tages, subhanallah, hatte er einen Eimer neben sich. Und dann saßen die Familie. Und dann sagte er zu ihr, und Tochter, hast du dir das Thema aus dem Kopf geschlagen? Oder sagte Baba, ich habe dir gesagt, ich liebe diesen Mann und ich möchte ihn heiraten. Und er ist Muslim. Und der Islam verbietet das nicht. Wisst ihr, was er gemacht hat? Nahm dieses Eimer, da war Sprit drin. Schüttete das über seine Tochter und hat sie angezündet. Sie hat jetzt bestimmt schon 19, 17 Operationen hinter sich. Guckt hier diese Frau an. Und subhanallah, guck mal, dieser Mann, der sie heiraten wollte. Auch so wie sie ist, hatte sie geheiratet und er lebt heute noch mit ihr. Unser einer, ich war im Krankenhaus, da war eine Frau, man musste ihr die Gebärmutter entfernen, weil sie irgendeine Krankheit hatte. Ihr Mann hat sie im Krankenhaus, hat die Scheidung von ihr gewollt. Hatte sie verlassen, ist einfach weggegangen. Nur weil sie krank geworden ist. Aber guck mal, was für eine Last. Und das ist Feuer von dieser Dunya. Er hat sie nur vielleicht für ein paar Minuten angefasst, er hat sie verunstaltet. Und Rasulullah hat gesagt, dieses Feuer ist nur ein Teil von 70 Teilen, was hier um al-Qiyamah vorbereitet worden ist, für die Zalimin. Und Rasulullah sagt, inna akhaffa an-nasi adaban yawm al-Qiyamah, der Mann, der die leichteste Strafe hat, yawm al-Qiyamah, ist ein Mann, unter seinen Füßen werden zwei glühende Steine gelegt. Zwei. Yaghli min harasu. Sein Kopf fängt an zu kochen davon. Und er denkt, er ist am schlimmsten dran von alles. Und Rasulullah sagt, walakinnahu akhaffu an-nasi adaban yawm al-Qiyamah. Guck mal, die leichteste Strafe, zwei glühende Steine unter deinen Füßen, dein Kopf kocht davon. Und diese Strafe ist für denjenigen so schlimm, dass er denkt, keiner wurde so schlimm verbrannt wie ich. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala vom Höhenfeuer bewahren. Subhanallah. Du solltest wissen, und die Schwestern sollten wissen, alles ist klar und deutlich. Alles ist klar und deutlich. Tust du Gutes, wirst du es sehen. Tust du schlecht, wirst du es auch sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا خَيْرًا يَرَى. Er wird das sehen. Aber auf der anderen Seite auch. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ was? Schar. Die Gelehrten haben sich gestritten über مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Ein Körnchen. Ein Körnchen im Gewicht eines Stolzes. Körnchen. Manche Gelehrten haben gesagt, sowas gibt es gar nicht. Warum? Weil man das sieht. Man sieht das gar nicht mit dem Auge, mit dem bloßen Auge. Die sagten, wie? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. سبحان الله. Das ist, was wir uns vor Augen halten sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Wir werden die Waage يوم القيامة bringen. Und keiner Seele wird Unrecht zugefügt. Keiner Seele. Wir werden die Gewichte tun und jeder wird gewogen und keinem wird zu Unrecht zugefügt. Das ist, was uns Menschen Zufriedenheit gibt und Ruhe gibt. Das wird, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht zu uns ist, dass er das Wenige, was wir tun, akzeptiert. Aber viele sind nicht mal bereit, dieses Wenige zu tun. Nicht mal. Bilal ibn Rabah hat einen Satz gesagt, das sollte eigentlich überall eingetragen werden. Sagte, أخلص دينك لله يكفيك العلم من قلبك. Allahu Akbar. Sei aufrichtig in der Ausübung deiner Religion, wird es dir reichen, für dich reichen, wenn du wenig machst. Aber tu es mit Aufrichtigkeit. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Aufrichtigkeit. Jetzt in diesem Moment kommen Leute, die kommen Yawm al-Qiyamah. Sie kommen so einfach ins Paradies. Unter ihnen gibt es Märtyrer, die für Allah gestorben sind. Es gibt andere Leute, die kommen, weil sie Geduld auf dieser Erde hatten. Allah subhanahu wa ta'ala fragt seine Engel über einen Mann, dem er das Augenlicht weggenommen hat. Und er hat gesagt, Habibatay, achte auf die Worte, Habibatay, seine Lieblinge. Warum? Weil er durch seine Augen lernt, diese Dunya zu lieben. Weil du heute, wenn du irgendwo hingehst, ich gehe jetzt auf die Straße, ich sehe ein Auto, subhanallah, dieses Auto. Du lernst durch deine Augen, diese zu lieben. Ich gehe in eine Wohnung, ein Bruder lädt mich ein, Wallahi, wo hast du das her? Das Sofa, ich gehe, Frau, ich war gerade bei so, gesungen nicht so ein Sofa, wo hast du es gekauft? Du lernst die Dunya zu lieben, durch was? Durch deine Augen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Habibatayn, seine Lieblinge, wenn ich die weggenommen habe, und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich geduldet und zurückzieht, dass er nicht sagt, oh Allah, warum ich, was habe ich getan, wie manche Menschen tun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah schäme ich mich, ihn zu fragen, was er getan hat. Ich lasse ihn so ins Paradies eintreten. Warum? Weil er Geduld gezeigt hat. Ein anderer, sein Sohn wurde ihm weggenommen. Und hier, guck mal, die Liebe zum Sohn, aus dem Herz gezogen. Sagte, wenn ich ihm was aus dem Herz genommen habe, fragte er, wie hat er sich verhalten? Wie gesagt, oh Allah, der war geduldig und hat sich zurückgezogen. Er war zufrieden. Er hat gesagt, inna al-aina la tabki, la tadma, wa inna al-qalba la yahzan, wa inna ala firaqika la mahzunun, wa la naqulu illa ma yurdika ya Rabbi. Sagte, wahrlich, die Augen tränen und das Herz ist traurig und wir sind traurig, uns von dir zu verabschieden. Aber wir sagen nur das, was Allah zufriedenstellt. Hast du gesehen, die Schönheit? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich schäme mich, diesen Mann zu fragen, was er getan hat. Ich lasse ihn so ins Paradies kommen. Und es werden noch 70.000 kommen, Yawm al-Qiyamah, sie kommen so ins Paradies. Ohne zu gefragt zu werden. Stell dir mal vor, diese Last, die du trägst. Du kommst Yawm al-Qiyamah und du bist grundsätzlich verdächtig. Und jeder von uns weiß, was er getan hat. Und dann wirst du vorgeführt, damit du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, der alles gesehen hat, was du gemacht hast. Wie wird es sehen? Wie wird es aussehen, Yawm al-Qiyamah? Du wirst vorgeführt vor Allah. Subhanallah, ich stehe jetzt da und erkennt alles, was ich getan habe. Alles. Nichts ist ihm entgangen. Surat Ali Imran, ganz am Anfang. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Weder im Himmel noch auf der Erde entgeht Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Nicht mal die leisesten Schritte einer Ameise in einer schwarz-dunklen Nacht unter einem stummen Stein. Nichts entgeht Allah. Und dann wirst du da vorgeführt. Und dann kommt auch eine Gruppe von Muslimen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir vielleicht zu dieser Gruppe gehören. Guck mal, die Möglichkeiten sind viel. Sei aufrichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, سَبْعَةٌ يُظَلُّهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ. Rasul sallallahu alaihi berichtet, es werden Leute gerufen von Allah subhanahu wa ta'ala, kommt, wo seid ihr? Damit ihr unter meinem Schatten beschattet werdet, Yawm al-Qiyamah. Geschützt werdet, Yawm al-Qiyamah. Und die Leute, die sich nicht lieben für Allah subhanahu wa ta'ala, sollten eigentlich traurig darüber sein. Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah sagt, Aina al-Mutahabbuna bi-Jalali? Wo sind diejenigen, die sich geliebt haben wegen mir? Auch eine besondere Situation für sie. Eine ganz besondere Situation. Heute, ich frage euch, wann hast du das letzte Mal oder einmal gehört, dass jemand zu dir gekommen ist, hat dich umarmt und hat gesagt, ich liebe dich für Allah? Aber wir sagen, ich liebe diesen Film, ich liebe dieses Lied, ich liebe diesen Tracker, was weiß ich was, mit seinem Elektroschocks. Das liebe ich. Immer wir reden über Liebe, über Sachen, die eigentlich diese Dunya alles unter dem Boden, unter den Füßen gekehrt werden muss. Aber keiner sagt zu seinem Bruder, zu seiner Frau, er hält sie und sagt, ich liebe dich für Allah. Ich bin dankbar dafür, dass Allah mich heiraten ließ. Ein Vater, begrüßt seinen Sohn, ein Sohn küsst die Hand seines Vaters und sagt, Baba, ich liebe dich für Allah. Du warst der Grund dafür, dass ich den Weg in die Moschee gefunden habe. Du warst der Grund dafür, dass ich den Koran gelernt habe. Du warst der Grund dafür, dass ich den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört habe und gelernt habe. Wie viele von uns? Guck mal, Yawm al-Qiyamah, Allah ruft, Aina al-Mutahabuna bi Jalali? Wo sind diejenigen, die sich wegen mir geliebt haben? Und dann kommen sieben Sorten von Menschen, werden gerufen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, subhanallah, stell dir mal vor, wir sitzen, wir wären irgendwo jetzt draußen, alle, so vielleicht 300 Muslime. Ja? Und plötzlich kommt irgendjemand, wir wissen, dass jemand, der hat Ansehen und so, ja? Sheikh irgendjemand. Ja? Guck mal, als ich, viele von euch, ich will euch diese kleine Geschichte erzählen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Als ich zu Sheikh Musa gegangen bin, und subhanallah, vielleicht Leute, manche Leute denken, ich übertreibe. Aber so habe ich das gefühlt, so habe ich das empfunden und so drücke ich das auch aus. Ich bin der erste Tag gegangen, zweite Tag gegangen, der Chef war krank, ich bin zu ihm nach Hause gegangen, okay, dann habe ich in der Moschee gewartet. Und dann sagte sein Bruder, der Bruder von Sheikh Abu Sa'd, sagte zu mir, geh runter und warte auf ihn, denn wenn er jetzt hochkommt, wirst du gar nicht an ihm rankommen. Weil so viele Leute wollen den Sheikh sehen, die wollen seine Hand küssen, sie wollen mit ihm reden. Subhanallah, ich bin runtergegangen, die Treppen, auf einmal kommt das Auto von dem Sheikh. Und wie viele Leute kamen zu Sheikh, zu Sheikh, und Alhamdulillah, sein Sohn, der Sohn von Sheikh Haitham, möge Allah ta'ala ihm Gesundheit geben, eine Kante. Ha? Eine Kante, weil er dieser Stopp da bleibt zu stehen. Subhanallah. Guck mal, wie die Schönheit, sagte zu mir, komm. Zwischen diesen Hunderten von Leuten, sagte zu mir, komm. Und ich ging zu Sheikh. Ich wollte ihm die Hand nicht küssen, weil er wollte das nicht. Also hat auch in vielen Vorträgen gesagt, ich möchte das nicht und die Leute, dann wollte ich Respekt zeigen, dass ich das nicht tue. Ich habe den geküsst auf den Kopf und so. Wallahi, wallahi, wallahi. Und das, was ich sage, ist keine Lüge. Ich habe einen Menschen gesehen, der Licht getragen hat. Wallahi, alladhi la ilaha illahu. Dieser Mensch hat für mich in diesem Moment, war am Leuchten. Ich hab mit ihm gesprochen. Subhanallah, dieser Mensch, guck mal, wie er die Religion praktiziert, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Licht gibt. Er stand da, ich rede mit ihm und ich verwundert von diesem Licht, das er getragen hat. Aber guck mal, Yawm al-Qiyamah, du kommst, die ganze Menschen steht da und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, komm mal her. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Allah subhanahu wa ta'ala ruft dich und sagt, Sab'atun yudhilluhumullah, kommt, damit ihr Platz unter meinem Schatten findet. Wer sind diese sieben? Und das ist inshallah, beenden wir damit. Oder vielleicht erzählen wir noch eine kurze Geschichte dazu. Der erste. Imamun Adil. Ein gerechter Imam. Ein gerechter Verantwortlicher. Ein gerechter Mensch, der Verantwortung für bestimmte Menschen trägt und er ist gerecht. Viele Leute heute sind gar nicht gerecht. Heute, wenn er zuständig für irgendjemand hat oder eine Arbeiterin hat oder einen Arbeiter hat, Allahu a'lam, was er mit dem macht. Und guck mal, in bestimmten arabischen Ländern kommen englische Leute und tut, ja, ich konnte es nicht glauben. Die Geschichte, die ich jetzt vor kurzem gehört habe. Ein Mädchen, 7 Jahre alt. 7 Jahre alt. Ja, wo ist die Barmherzigkeit in den Herzen von Menschen? Wird abgegeben bei einer Familie, dass sie als Sklavin dort arbeitet. Sie soll putzen den ganzen Tag, spülen und machen. Und es gibt selten Leute, der nimmt dieses Mädchen und er ermöglicht ihr, dass ihr zur Schule geht, dass ihr vielleicht was macht. Und dann kommen kleine Kinder von ihm, die schlagen sie und sie misshandeln sie. Und die Eltern sind stolz darauf, dass sie eine Sklavin haben zu Hause. Nein. Imamun Adil. Er ist gerecht. Er ist so gerecht zu seinen Leuten, dass sie ihn lieben und er liebt sie dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ermöglicht hat, ihre Herzen zu gewinnen. Egal in welchem Bereich deines Lebens. In der Moschee. Und subhanallah, gestern war vor 2 Tagen im Fernsehen, und das ist, was für uns fehlt, haben die aus Marokko gesprochen, Hay'at Kibar al-Ulama, Jazakumullahu khair, die großen Lehrer, haben da eine Runde gemacht, haben gesprochen über die Wichtigkeit des Wissenserwerbs, dass die Leute, die reden, die sitzen, die Edal machen und so, dass sie Wissen erwerben. Und man sagte, Da haben wir auch noch eine Sache, die wir jetzt, wie heißt es mal, wir haben einen Schwerpunkt gelegt, was, dass wir den Leuten Akhlaq und Adab beibringen. Allahu Akbar. Guck mal, wie wichtig das ist. Weshalb der Erste? Ein Imam Ali. Ein gerechter König, ein gerechter Sohn. Und Rasul Sallam hat uns ein Vorbild gezeigt. Wer hat ihn gedient 10 Jahre? Wer hat den Propheten Muhammad s.a.w. gedient 10 Jahre? Seine Mutter Umm Salama hat ihn gebracht, da war er ganz jung. Anas ibn Malik. Radiallahu anhu arda. Guck mal, was Anas sagt. Ich diente dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 10 Jahre meines Lebens. Er hat mich weder angeschrien, noch hat mir gesagt, warum hast du nicht getan oder warum hast du so getan. Und er hatte gesagt, öfters wollte ich ihm helfen, ist er gekommen und hat mir geholfen. Er hat die Arbeit selber übernommen. Er hat das nicht ausgenutzt. Ich tue jetzt lege meine Füße auf den Tisch, tu, macht, komm, geh. Nein. Das ist das Wichtigste. Das Zweite, und das ist eine Botschaft heute für euch junge Leute. Schärfen. Nasha'a fi ta'atillah. Allahu Akbar. Ein junger Mann ist aufgewachsen und gehorsam Allah gegenüber gewesen. Ein junger Mann. Siehst du die Jugend, wie wichtig die ist? Du bist in die Moschee gekommen, du bist jung. Aber es hat dich nicht abgehalten. Es hat dich nicht davon abgehalten, dass du sagst, ich bin 16, 17, ich habe meine Zeit. Nein, du hast gesagt, egal wie alt ich bin ein Muslim. Und es gibt Gesetze, die ich befolgen muss, ich bin Allah gehorsam. Allah ruft dich um al-Qiyamah, dass du unter dem Schatten beschattet bist. Und das, dieser Hadith ist nicht nur für die Jungs, auch für die Schwestern. Heute die Schwester, die mit 16 oder mit 15 Jahren ihr Kopftuch trägt und entscheidet sich für den Weg Allah subhanahu wa ta'ala, wird gerufen um al-Qiyamah. Komm unter meinem Schatten. Du brauchst keine Angst zu haben. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Die Freunde Allah subhanahu wa ta'ala, die Awliya, haben 2 Eigenschaften mitgebracht. Alladhina amanu, sie haben den Iman verinnerlicht, wa kanu yattaqun, sie haben Allah gefürchtet. Eine Bushra für die jungen Leute heute, dass du nicht sagst, ach guck mal, mein Bruder, der geht jeden Tag in die Disco und so. Das ist nur der Shaitan, will dich kaputt machen. Und dein Bruder kommt von der Disco um 5 Uhr morgens und du stehst, willst beten, ach guck, mein Gott, ach so, willst du jetzt beten? Du hast heute was verpasst. Heute DJ Klatsch an der Wand war heute da und hat Scratches gemacht die ganze Nacht. Ja, aber es gibt Leute, die machen das. Shaitan will dich vom Weg abbringen. Und wie kann er das machen? Durch deine Freunde, durch deine Familie. Wenn dein Bruder die ganze Zeit dich in die Enge treibt, ach mein Gott, Bart trage, mein Gott, wie ihr aussieht. Oder einer mit 18 Jahren hatte Barke, sie ist wie 100 Jahre alt. Alhamdulillah. Weil ich bin jung im Herz. Ist das so? Das ist es. Der Dritte. Und das bewegt immer mein Herz, subhanallah. Dieser Mann, der bewegt immer mein Herz. Ich wünsche immer, dass ich so ein Mann bin. Ich wünsche von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn ich weit weg bin. Ich wünsche, dass ich so wie dieser Mann werde. Sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَقَ إِلَّا. Hast du die Schönheit gesehen? Hör mal. Ein Mann erwähnte Allah in Einsamkeit, so kamen ihm die Tränen. Subhanallah. Weißt du, ich habe gestern was gemacht. Ich war unterwegs mit dem Auto und dann habe ich eine Kassette reingetan und da war irgendwas mit Vers über Allah und Tawhid. Subhanallah, der Sheikh hat ein Wort gesagt über Tawhid und ich habe angefangen zu lächeln. Ich bin allein im Auto, keiner sieht mich. Vielleicht einer steht an der Bushaltestelle und ist verwirrt geworden. Er sitzt allein. Aber dann habe ich in dem Moment gesagt, Subhanallah, das ist die Zufriedenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala uns in die Herzen gibt. Dass du weit weg bist und trotzdem fühlst du dich wohl. Und dieser Mann, er erwähnte Allah in Einsamkeit. Vielleicht einer von uns oder ich mit meinen Sünden. Ich sitze zu Hause und allein, meine Frau ist nicht da, meine Eltern sind nicht da, meine Freunde sind nicht da, ich bin allein in meiner Wohnung. Und dann denke ich, ah, die Sünden. Die Sünden, diese schwarze Zeit, die ich vor mir hatte. Diskurs und vielleicht Freundin und vielleicht geklaut und vielleicht Alkohol und vielleicht die schlechten Freunde. Und dann sitze ich da zu Hause, gerade ziehe ich die Jalabiyya an, und das ist eigentlich keine Jalabiyya, es ist falsch, ne? Das ist Qamis. Jalabiyya ist für die Frau. Jalaba und Jalabiyya ist ein Ausdruck für die Frau. In der arabischen Sprache sagt man dazu Qamis. Das habe ich heute gelernt. Alhamdulillah. Ja, Qamis für den Mann und für die Frau heißt es Jalabiyya oder Jalaba. فَيُدِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنْ Für die Frau. In der arabischen Sprache. Du stehst da und du willst beten. Und vielleicht gerade hat jemand dich angerufen oder jemand hat gesagt, kommst du mit in die Disco? Und dann sagst du, A'udzubillah. Und dann kommt dieses Gefühl in deinem Herzen. Subhanallah, wo war ich, wo bin ich heute? Wo war ich und wo bin ich heute? Und dann kommen dir die Tränen aus Freude, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich gerettet hat. Guck mal, diese Tränen sind so kostbar. Heute, die Leute, wallahi, die weinen wegen jeden Mist. Jeden Mist. Und unsere Schwestern sind Vorreiter in diesen Sachen. Guckt sie sich irgendeinen indischen Film, Nikita mit Mishaarf Esch am Schluss gemacht, und dann wird geheult bis zum Abwinken. Sie sind bereit, jede Träne auszugeben. Sie sind bereit, zu weinen für nutzlose Sachen. Ein Kleid nicht gekriegt, weint sie. Der Bruder hat seine Arbeit oder das Geld und dann fängt er an zu weinen. Er hat Geld verloren, jemand hat ihn beschimpft, er weint. Aber ist nicht bereit, für Allah zu weinen. Und guck mal, zu den Eigenschaften von Muslimen, Mu'minin, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Wer sind diese Mu'minin? Erfolgreich sind die Mu'minin. Wer sind die? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ منكسر خاضع ذليل بين يدي الله فإس زود سوزاغن صبغخن erniedrigt sich für Allah subhanahu wa ta'ala, für niemand anderen. Deshalb, die Tränen sind kostbar, Jungs, Schwestern, die Tränen sind kostbar. Eine Träne davon kann dich Yawm al-Qiyamah retten vom Höllenfeuer. Eine einzige Träne. Subhanallah, als ich auf dem Weg von Ägypten nach Palästin war, hat der Fahrer ein Lied reingetragen. Als ich nur den Anfang des Liedes gehört habe, habe ich gesagt, Barakallahu fiik, mach das aus. Wisst ihr, was in dem Lied gesagt wird? Sagte der Mann, mein Leben, ich habe kein anderes Leben gesehen. Keiner hat so schlimm gelebt wie ich. Ja, so will er sagen. Ja. Die Glückseligkeit in meinem Leben ist nur zwei Reihen. Ja, wie heißt es? Zwei Reihen? Oder wie sagt man das auf Deutsch? Zeilen. Zwei Zeilen. Richtig, genau. Zwei Zeilen. Und der Rest ist nur Azab. Ist nur Elend. Ist nur das. Und du sitzt im Auto und hörst dir diesen Mist an. Und dann vielleicht einer unter uns sagt, oh Allah, der hat recht. Und fängt dann zu weinen. Und die Tränen kommen in Aber ist diese Träne, die uns was bringt, die Omikriya? Ich weine für Allah, wenn ich bete. Ich weine, wenn ich den Koran lese. Ich weine, wenn ich Allah erwähne. Ich weine, wenn ich Unrecht zugefügt habe und dieser Mann oder meine Mutter, ich gehe dahin und küsse ihre Hand und sage, Sohn, ich vergib dir. Ich vergib dir, Sohn. Und du bist, deine Tränen kommen, damit du siehst, oh Allah, hast du gesehen? Oh Allah, hast du gesehen? Ich will deine Zufriedenheit haben. Nur das. Und der vierte, ein Mann, sein Herz hängt an die Moschee. Allahu Akbar. Ein Mann, sein Herz hängt an die Moschee. Egal wo er hingeht oder so, ist immer beschäftigt mit dem Gebet. Wir sind auf der Reise. Du kennst dich aus in der Gegend. Gibt es da Moscheen unterwegs, dass wir dort beten können? Und der ganze Zeit im Auto. Und? Haben wir dich verpasst? Hast du vergessen? Ich habe dir doch gesagt, die Moschee. Sein Herz ist gebunden an der Moschee. Er kann keine Ruhe geben. Außer wenn er sein Gebet in der Moschee betet. Guck mal, was er. Und sogar Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini hat Folgendes gesagt. Hat er gesagt, dieser Mann hat sein Herz in der Moschee gelassen und er ist unter den Menschen ohne Herz. Guck mal, sein Herz hängt an der Moschee. Es gibt heute Leute, der wohnt neben der Moschee, der siehst du vielleicht nur auf Freitagsgebet. Subhanallah. Und wir sollten wissen auch, ist es Pflicht eigentlich für uns, dass wir unsere Gebete mit Demut beten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dass wer keine Demut in seinem Gebet hat, in der Moschee, das Gebet wird schwer für ihn. Der Beweis aus Surat al-Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ. Ein Dalil aus dem Koran. Sucht Hilfe und Standhaftigkeit im Gebet. Und es ist wahrlich schwer, das Gebet außer für diejenigen, die mit Demut beten. In der Moschee. Subhanallah. Haben wir den vierten gerade genannt, ne? Den fünften? Haben wir den vierten jetzt oder fünften? Jetzt der fünfte, ja. Und dann ein Mann, ein Mann, ein Mann. Eine Frau, schön, mit Ansehen, hat ihn gerufen. Was hat dieser Mann gemacht? Qala, inni akhaf Allah. Allahu Akbar. Eine Frau, schön, Ansehen, hat ihre Position irgendwo, sagt zu ihm, komm, ich will dich. Ich lege dir das Geld unter den Füßen, komm nur zu mir und das, lass uns das machen, was ich will. Sagt er, ich fürchte Allah. Hast du gesehen, warum er verdient? Und Yusuf a.s. hat uns ein Wahr. Subhanallah, wenn du den Koran liest und diese Frauen kommen und schneiden ihre Hände und sagen, das ist ein Malak, das kann doch nicht sein, seine Schönheit ist ein Malak. Und dann sagt Imra'atul Aziz, wenn er mir nicht gehorsam ist, dann werde ich ihn ins Kerker werfen. Guck mal, was er sagt. Qala Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'un. Sagt er, oh Allah, lieber ich werde im Gefängnis sitzen, mehrere Jahre, als ihnen zu sagen, okay, ich mache das, was ihr wollt. Wie viele von uns können so handeln, wenn eine Frau ihn ruft? Deshalb belohnt ihn Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Belohnung, dass sie auch mit Qiyama kommt. Und gerade wenn man jung ist, ist man leichtsinnig, ist man, wird schnell verführt. Und guck mal, ein Rajul, hier Rajul, das heißt ein junger Mann, er ist noch jung, hat ihm eine Frau gerufen, guck mal, und der Hadith sagt, Dhatu Jamalin wa Hasan. Also die hat ihre Position und eine wunderschöne Frau. Und sie ist diejenige, die ihn ruft. Sagt er, inni akhafu Allah. Ich fürchte Allah. Nimm dir dieses als Beispiel. Der sechste. Rajulani tahabba fillah. Ijtama'a alayh wa ftaraqa alayh. Zwei Männer liebten sich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie liebten sich bei Allah und sie trennten sich auch in der Liebe vor Allah. Subhanallah, siehst du? Was haben die gemacht? Es wird gar nicht erwähnt, was sie gemacht haben. Nein, Rasulullah sagt, tahabba fillah. Sie lieben sich bei Allah. Guck mal, was die Liebe Yawm al-Qiyamah ausnutzt. Yawm al-Qiyamah. Vielleicht deine Taten sind nicht schwer, aber du hast jemanden geliebt für Allah. Und du hast immer Bittgebete für ihn gemacht. Kommst du Yawm al-Qiyamah. Und ich, also ich bleibe noch ein bisschen Asr. Ja, also dann beenden wir das, inshallah. Ihr kennt ja diesen Hadith über Rasulullah, wo er mit seinen Sahaba gesessen hat. Ich will euch nur ein Beispiel geben, was für eine Belohnung dafür gibt. Kommt ein Mann, sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaykum rajul. Gleich wird ein Mann kommen. Er gehört schon zu den Himmelsbewohnern, also zu den Paradiesbewohnern. Plötzlich kommt ein Mann rein, hat gerade Wudu gemacht, ist noch die Hände nass, die Schuhe unterm Haar. Das ist der Mann. Okay. Am nächsten Tag sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gleich wird ein Mann kommen, der gehört zu den Paradiesbewohnern. Ist der gleiche Mann. Gerade Wudu gemacht, die Schuhe hier. Subhanallah. Am dritten Tag, gleich kommt ein Mann, es ist der gleiche Mann. Abdullah ibn Amr ibn al-As wollte diesen Mann rufen. Guck mal, subhanallah. Wie viele von uns, wenn ich jetzt in die Moschee gehe und ich sehe, jemand ist gesegnet, jemand, Allah subhanahu wa ta'ala, fatiha alayh, ha? Dass ich ihm folge und gucke, was macht er? Kann ich dich begleiten zwei, drei Tage? Ich gucke mal in seinem Gebet, was macht er? Vielleicht macht er eine Sadaqa. Und dann will ich so, damit Allah mich auch segnet. Denn wir sagen, wenn er jetzt ein Auto hat oder irgendwas, Allahu alam, woher er das hat. Bestimmt das Geld, Allahu alam, Zinsen hat er genommen oder so. Wir sagen nicht so. Aber guck mal, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ging zu dem Mann. In einer Erzählung, ich weiß nicht, ob die richtig ist, hat er gesagt, ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Ich weiß nicht, weil es ist eine Lüge, Allahu a'lam. Aber ich erwähne den Hadith, den anderen Hadith. Hat er gesagt, ich habe nicht einen Platz zu schlafen und ich möchte bei dir schlafen. Und ihr wisst, das Anrecht des Muslims gegenüber seinem Muslim, 3 Tage kann er über ihm bleiben. Ich weiß nicht, ob bei uns sowas gilt, aber es ist recht, ja. Der Mann wartet ihn und er war jung. Der Mann betet seine Gebete, geht, legt sich hin und steht. Weder Qiyam al-Layl noch irgendwas, nichts. Am nächsten Tag das Gleiche, betet seine normalen Gebete, kommt nach Hause, legt sich hin und schläft. Am dritten Tag war schon Abdullah ibn so. Yani dieser kommt ins Paradies, yani er macht nicht mehr als wir. Ich bin da auch. Und ich gehe auch in der Moschee genauso wie er gegangen ist. Warum kommt er ins Paradies? Das ist die Falle. Warum? Hatte ihn gefragt. Rasul hat berichtet, dass du ins Paradies kommst. Aber ich sehe nicht, dass du mehr machst als wir. Er hat gesagt, Wallahi, das, was du siehst, ist die Wahrheit. Der Mann geht, dann rief er ihn, sagt, komm zurück. Sagte, ich glaube wegen dieser Sache. Was ist diese Sache? Achte darauf. Sagte, ich gehe niemals ins Bett und schließe meine Augen zu, bevor ich ein Bittgebet mache für die Muslime. Und ich gehe niemals ins Bett. Und ich bin neidisch auf irgendeinen Muslim. Oder ich beneide ihn wegen irgendwas. Nur das. Nur das. Mal gucken mal diese Hadith. 2 Männer lebten sich für Allah. Sie haben sich in diesem Leben vorgefunden. Oder gefunden. Wegen dieser Liebe. Und als sie gestorben sind, war auch der Grund, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala getrennt. Und der letzte. رجل تصدق بصدقه فأخفاها فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله الله أكبر فأي من هات أنا صدقة جيبه أنا شبنة دي هاتي سو كنت فشتكت دس زين لينك فون زين رشت نكس وسط سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رأى الناس. Oh, diejenigen, macht eure Sadaqat nicht ungültig. In dem Mann, was ist ein Mann? Stell dir mal vor, ich habe jemand 20 Euro gegeben. Und, konntest du, ein paar Leute, wir sind versammelt. Und, die 20 Euro waren genug? Willst du noch was haben? Mann, Adha, das ist ein Adha. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt noch in dieser Sura, sagt, Qawlun ma'rufun wa akhfira, khayrun min Sadaqat yatba'uha Adha. Ein gutes Wort. Ha? Und Maghfira, das ist Vergebung, ist besser, als wenn du ihm eine Spende gibst, mit dem du ihm schaden kannst. Guck mal, wir Muslime, wenn jemand zu dir kommt, ha? Und sagt, Wallah, fi sabilillah, und ich bin, guck mal, er hat schon sein Gesicht verloren. Ha? La tahwijni ila dhulli su'al, wa la ila iraqati ma'i wajhi fi talab. Lass mich mein Gesicht nicht bei dir verlieren. Deshalb, lillahi ya muhsinin, ha? Ya muhsinin, wenn du einen Biss gibst, kommst, gib's ihm. Hier, nimm die 20 Euro und mein Gott, steht ihm im Weg und ihr stört. Nein, nein, entweder gibst du oder sagst du nichts. Lass ihn einfach in Ruhe. Aber dieser Mann spendet eine Spende, dass er die so gut versteckt. Subhanallah, guck mal, dieser Hadith, seine Rechte, das sind Hände. Wo soll ich sie verstecken? Die Linke weiß nichts von der Rechten. Heute eine sehr schlimme Gewohnheit geworden in den Moscheen. Wenn Ramadan ist oder wenn man Geld sammeln will, dann kommt jeder und hebt sein Geld. Okay, in tubdu sadaqati fani'imahi, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tukhfuha. Wenn ich so, der Imam ruft, wir brauchen Geld für die Moscheen. Alle sitzen, keiner bewegt sich. Wallah, ich will die Leute bewegen. Ich hole die 300, 400 Euro und so bin ein, sozusagen beginne die Sache. Warum? Um die anderen zu motivieren. Allah subhanahu wa ta'ala ist es gestattet. Aber heute ist es so geworden, dass jeder kommt, 50 Euro, 60 Euro und macht Mitgebet. Und wir haben das einmal geschafft sogar, 2,5 Stunden zu sitzen und jeder kam auf und dann Mitgebet mit dem, Mitgebet mit dem, Mitgebet von dem. Ist das Maschur? Nein. Und das ist diese Sache, inshallah. Und inshallah, ich mit diesem, was wir heute gesagt haben, sollte der Mensch ermahnt werden und sollte sich immer vor Augen halten, dass er Yawm al-Qiyamah, dass es einen Tod gibt und dass es ein Barzakh gibt, eine Zwischenwelt. Da siehst du niemanden, da kennst du niemanden. Du bist in deinem Grab. Entweder ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache für dich. Und dann wirst du Yawm al-Qiyamah vor Allah vorgeführt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran, der Koran ist voll von Ermahnungen, von Situationen, wo Menschen kommen und sich in die Hände beißen. Für das, was sie getan haben. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wenn du siehst, walau tara, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, walau tara, also wenn du siehst. Und dann kommt der Mensch, die werden im Höllenfeuer geworfen. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Guck mal, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, walau tara, wenn du sehen würdest, wenn wir sie im Höllenfeuer werfen. Aber was sagen die? يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَيَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Wir wünschten, wir könnten hier rauskommen, um Gutes zu tun und zu den Mu'minin zu gehören, die wir ausgelacht haben, die gerade ins Paradies gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Jetzt ist ihnen klar geworden, was sie versteckt verleugnet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt normal hier zu uns, jeder von uns, wenn uns zurückschicken würde auf die Erde, wir werden weitermachen. Wir werden nicht aufhören. Allah mit seinem Wissen weiß das. Deshalb nutze dieses Leben. Nutze dieses Leben, was du lebst, dieses junges Leben. Oder egal wie alt wir sind, Wallahi al-Azim, das Leben wird dir genommen, du merkst das gar nicht. Und subhanallah, jedes Mal, wenn ich nach Palästin fahre, sitze ich mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit der Familie. Hast du gehört? Der Freund von deinem Bruder ist gestern tot. 23 Jahre alt. Andere Gespräche. Eben im Scharfesch, hat einen Autounfall. Er und seine Frau und Kind gestorben. Wallahi, ich gehe immer dahin und ich habe das Gefühl, ich habe 1000 Leute gelassen in der Stadt, ich komme zurück, 50 von denen sind weg. Und es sind nicht nur alte Leute, es sind auch junge Leute. Viele junge Leute. Es ist kein Wunder, dass wenn ein Mensch alt ist, dass er stirbt. Wir wissen das. Aber wir wissen, dass jeder sterben wird. Und ich habe ganz am Anfang meiner Rede gesprochen, dass wir die Vorstellung brauchen. Die Vorstellung. Wallahi al-Azim. Wenn du diese Vorstellung hast, wie der Sohn von Ali ibn Abi Talib, dann merkst du den Unterschied zwischen uns und zwischen diesen Leuten. Alladhina kanu yadinuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Guck mal. Der Sohn von Ali ibn Abi Talib, wenn er Wudu gemacht hat, hat er gezittert. Kannst du dir das vorstellen? Ein junger Mann geht, macht Wudu, fängt an zu zittern. Und man sieht, dass er gelb angelaufen ist. Warum? Hat man ihn gefragt. Guck mal, subhanallah, die Vorstellung. Sagt er, wisst ihr nicht, wo ich hingehe? Ich werde vor Allah stehen. Ich werde beten. Allein diese Vorstellung hat ihm geholfen. Hat ihm geholfen. Diese Vorstellung hat ihm geholfen, was? Allah zu fürchten. Er macht Wudu und er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ihn und dann fängt er an zu zittern. Er macht sein Wudu und er läuft gelb an. Aber guck mal auch die Vorstellung vom Feuer, was wir gesagt haben. Eines Tages war er am Beten und dann war ein Feuer im Nebenhaus, was drohte, auch sein Haus zu erfassen. Die Leute, hey, beende dein Gebet, komm raus, alle am Schreien, komm raus, komm raus. Er hat sein Gebet beendet. Assalamu alaikum. Guck mal, die Ruhe, subhanallah. Nicht wie wir heute. Es gibt kein Feuer, was uns nutariduna, das uns erfassen will. Aber trotzdem sind wir so, als würde ein Feuer uns erfassen wollen. Hat er sein Gebet beendet, hat man ihn gefragt. Subhanallah, bist du lebensmüde? Ha? Wir haben dich doch gerufen. Guck mal, was er gesagt hat. قال تصورت نار الآخرة وناركم. Ich habe mir vorgestellt, dieses Feuer, was gerade draußen brennt, und das Feuer von Yawm al-Qiyamah. Ha? Da erschien mir dieses Feuer ganz klein. Er kann mir nichts anhaben. Also hat er sein Gebet weitergebetet. Das ist die Vorstellung, die wir brauchen. Dass du sterben wirst. Dass du in deinem Grab gelegt wirst. Und ich, inshallah, vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig zu uns. Und wenn jemand stirbt von uns oder irgendjemand, dass wir vielleicht alle anwesend sind, dass wir sehen, wie dieser Mann in die Moschee gebracht wird, wie er uns vor uns gelegt wird. Und wir verrichten das Gebet für ihn. Und sich, seine Familie, die können das nicht glauben. Wie, mein Sohn? Mein Sohn, Habibi, ist nicht da tot? Manche verlieren den Verstand. Wie, mein Sohn, mein lieber Ehemann, Wallahi al-Azim, der Nachbar von meiner Schwester, Abu Ali, Jazahullahu khairan, sehr, sehr rechtschaffender Mensch. Ich war da und ich habe auch seine Frau kennengelernt. Und meine Schwester hat mir erzählt, dass seine Frau gestorben ist. Subhanallah, guck mal, 35 Jahre leben sie zusammen. Und dann war ich in der Moschee, dann hat er mich mitgenommen. Alhamdulillah, gibt es Mawadda zwischen uns. Und dann sagte er zu mir, wusstest du, dass Abu Ali gestorben ist? Ich gucke ihm in die Augen. Was soll ich ihm sagen? Ich dachte, Allah, yirhamah. Was willst du? Aber guck mal, dieser Mann, wie er das sagt. Er sagt, das sind keine Worte. Es ist sein Herz, was von innen zerreißt. Seine liebe Frau, die ihn begleitet hat, 35 Jahre, ist tot. Und er muss das Leben weiterleben, alleine. Das ist die Vorstellung, dass wir uns vorstellen, dass wir sterben werden, dass wir auf diesem Holz gelegt werden, dass wir gewaschen werden, dass wir ins Grab, und dann gibt es diese Fragen. Viele Menschen denken, die sind einfach erschaffen worden für nichts. Ja? Für nichts. Er ist erschaffen worden für nichts. Kalla idha balagatit taraqiya wa qila man raqa. In dem Moment, wenn die Belohnung des Todes dein Hals erreicht und Allah subhanahu wa ta'ala will dir zeigen, wie mächtig er ist, sagt, gibt es einen unter euch, der ihm seine Seele zurückgeben kann? Der ihm Leben schenken kann? Wir wollen es ihm jetzt wegnehmen. Kann jemand von euch ihm das Leben wieder nehmen? Guck mal, diese Machtlosigkeit von Menschen. Ich stehe da, ein Mensch, den ich über alles liebe. Und dieses über alles Liebe ist eine Gefahr. Also was ich meine, natürlich, Allah ist vor und so, damit keiner mehr diese Worte wegnimmt. Er liegt da und ist am Sterben. Und ich möchte alles tun, um ihm das Leben wieder zu geben. Und ich schaffe das nicht. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِئِذٍ الْمَسَاقَ. Das heißt, ta'akkad, er ist sicher jetzt, der Tod ist gekommen. Und ich beende mit dieser Geschichte von Malik ibn Dinar. Ihr habt mal gehört über Malik ibn Dinar, ein sehr rechtschaffener Mensch und er war ein Gelehrter. Sagte, ich besuchte einmal einen Nachbar von mir. Ein Nachbar besuchte ich ihn. Und dieser Mann war weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala, ungehorsam. Er diente Allah nicht. Sagte, plötzlich fing an, seine Frau zu schreien oder irgendjemand zu schreien, ging bereit. Der Tod. Er hat Besuch bekommen. Da sitzen die da. Und natürlich Malik ibn Dinar ist ein Gelehrter. Er will diesem Mann helfen. Sagte zu ihm, sag la ilaha illallah. Mach eine Tauba. Vielleicht nimmt das Allah von dir an. Sag irgendwas, was Allah zufriedenstellen kann. Sag irgendwas. Dieser Mann war ohnmächtig kurz und dann wieder wach. Dann sagte zu ihm, sag la ilaha illallah. Dann sagte der Mann zu ihm, hayhata hayhata. Hayhata hayhata. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah al-Mu'minun. Hayhata hayhata. Als würden wir jetzt in unserer Sprache sagen, träum weiter. Wie soll Allah das annehmen? Nach diesen ganzen verpassten Chancen, die ich hatte. Ha? Subhanallah. Hayhata hayhata. Wie soll Allah mich annehmen? Wie soll Allah meine Taube annehmen? Und die Belohnung des Todes ist schon eingetreten. Und Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, die Taube wird angenommen, außer in zwei Fällen. Wenn der Tod schon eingetreten ist oder wenn die Sonne vom Westen hochkommt. So lange sind die Tore der Taube geöffnet. Und wer ist derjenige, der nicht aqil ist, kommt ja um die Qiyamah. Und Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat ihm 99 Teile von Barmherzigkeit vorbereitet. Und er hat sich von all diesen ausgesprochen. 99 Teile. Es kommt ein Mann, vorgeführt vor Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hadith bei al-Bukhari, und der heißt Hadith al-Bitaqa. Er hat nichts Gutes getan. und seine Bücher und seine Hefte reichen so lange, so weit das Auge sehen kann. Und dann soll er in die Hülle geführt werden, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, komm mal hier hin. Du hast bei uns eine Hasana, bei uns geht nichts verloren. Dann wird seine ganzen Taten hier draufgelegt und La ilaha illallah, er hat das einmal in seinem Leben gemacht. Auf dieser Waage alles gedeckt. La ilaha illallah. Damit viele Leute wissen nicht, was das Gewicht von La ilaha illallah bedeutet. La ilaha illallah, la taqumu, la yaqumu laha shay. Verstehst du? Deshalb, wir brauchen die Vorstellung und wir müssen Allah fürchten, so gut wir können. Und das allerletzte, wir brauchen Motivation, die uns fehlt. Motivation, Wissen zu erwerben. Motivation, Koran zu lernen. Motivation, guck mal, wie viele hier sind. Wie viele lernen die Hadithe? Nur drei Leute? Eins, zwei, drei, vier? Das ist alles? Als hätte ich gesagt, keiner darf die Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen, außer dieser vier. Und keiner von denen ist Arabischsprachler, also seine Mutter ist Mutter, die spricht Arabisch. Und guck mal, wie die das lernen, wie die sich das aufschreiben, wie die das merken. Und viele von uns sind faul, sind einfach faul. Nein, ich möchte den Muslim haben, der motiviert ist zu lernen, motiviert ist für seine Religion was zu tun, motiviert ist morgen aufzustehen und in die Moschee zu gehen. Ich kenne hier Jungs, ich kenne die, die wohnen bei mir. Der ist, also wenn er zu Fuß gehen wird, von oben kommt er braucht vielleicht 25 Minuten, 20 Minuten bis zur Moschee. Und subhanallah siehst du ihn zu Fuß kommen. Ein anderer wohnt noch weiter, kommt auch zu Fuß zur Moschee. Und jetzt haben wir so vereinbart, dass ich sie abhole und dass ich die in die Moschee bringe. Wo sind die Muslime, die aktiv sind, die gute Taten tun, damit die Yawm al-Qiyama kommen und sich erfreuen über das, was sie getan haben? Ja, ayyuhalladhina amanu, taqullah. Fürchtet Allah, taqwa, eine Wasiyya, ein Vermächtnis von Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Jeder soll sehen, was seine Hände vorausgeschickt haben für morgen. Ha? Was hast du getan? Womit kannst du Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyama zufriedenstellen? Womit kann Allah subhanahu wa ta'ala dir sagen, Yawm al-Qiyama, Abdi, ich bin zufrieden mit dir, geh ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns motivieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns motivieren. Ich muss sagen, Wallahi, ich liebe euch für Allah. Wallahi. Aber, als ich in Palästina und in Ägypten war, ich wollte nicht zurückkommen. Wallahi, ich wollte nicht zurückkommen. Und wäre nicht meine Familie hier und so, ich wollte nicht. Warum? Weil ich dort Leute gesehen habe, die mich so motiviert haben. Junge Leute, so wie ihr. Wallahi, ich bin zu Abu Ishaq gegangen. Das findet um 19 Uhr statt. Sie saßen da schon um 1 Uhr und haben auf dem Sheikh gewartet. So wie ihr sitzt, keiner hat sich von denen bewegt. Der eine im Koran, der eine Hadith-Besammlung, der eine Ilm al-Hadith studieren. Bis 19 Uhr hat sich keiner von denen bewegt. Allahu Akbar. Wenn du diese Leute siehst, sag Allahumma, warum bin ich unter Leuten, die nicht motiviert sind? Aber inshallah sind wir motiviert. Inshallah können wir was bewegen. Jeder, was er kann. Du lernst 5 Hadithe, der andere 10, der andere 3, der eine 1. Aber er bemüht sich, er gibt sich Mühe. Und ich weiß, dass die Schwestern, viele haben uns angerufen, sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Hadith-Sammlung jetzt lernen und dass wir ein bisschen Licht in diese Sache reinbringen. Viele sind sehr, sehr dankbar dafür. Aber es kann doch nicht sein, dass ich hier hinkomme und ich frage, und es sind immer die gleichen 3, 4 lernen. Nur 3, 4 Leute lernen. Subhanallah. Gebt euch ein bisschen Mühe. Und es ist noch nicht zu spät, was für die Religion zu tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Diejenigen, die Wissen haben, das sind diejenigen, die wahrlich Allah fürchten. Weil er weiß, was Allah zufriedenstellt und was Allah subhanahu wa ta'ala nicht meint. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك